trocknete Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Denn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit.